Science Fiction als Radiospiel. In dieser Reihe aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks bringen wir als letzte Produktion ein Hörspiel von Jerzy Ort. Es trägt den Titel Apis Mellifica. Ist der Mensch lästig. Entschuldigung. Es ist nichts passiert. Der Kerl ist nicht zum Aushalten. Vielleicht träumt er seine Hummel. Hat er sie aufgeweckt? Nein, ich kann im Zug ohnehin nicht schlafen. Wie spät ist es überhaupt? 4:30. Bald geht die Sonne auf. Stört es Sie, wenn ich rauche? Nein, hier im Gang nicht. Ich fahre bis Brünn. Kennen Sie sich dort aus? Ich wohne in Brünn. Ah! Können Sie mir ein Hotel empfehlen? Ja, das Hotel Avion hat mäßige Preise und die schönsten Zimmer und vor allem das beste Personal. Ich bin dort an der Rezeption. Was? Dann bestelle ich gleich ein Zimmer. Ich heiße David Tomski. Kellmann. Es freut mich. Ich bleibe mindestens eine Woche. Was kann man in Brünn überhaupt unternehmen? Naja, Brünn ist sicher kein Las Vegas. Was haben Sie denn vor? Ja, die meiste Zeit werde ich leider in einem sterilen Labor verbringen. Ich bin Biologe beim Chemiekonzern Ziga in der Division Agro. Agro? Mein Aufgabengebiet ist die Schädlingsbekämpfung. Ah, Chemie in der Landwirtschaft. Das ist ein heikles Thema, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Ach, hier zieht's. Ich gehe hinein. Ich auch. Ob unsere Hummel schon fliegen kann? Psst. Ihre Zigarette sollten Sie ausmachen. Ach so, ja. Ein Zug nach. Rauch! Haben Sie mich erschreckt? Was brennt hier? Nichts, gar nichts. Sie hantieren hier mit offenem Feuer. Mann, das ist ein Zugabteil und kein Benzinkanister. Hier ist Rauchverbot. Ach, regen Sie sich nicht so auf. Ich habe meine Zigarette bereits ausgemacht. Machen Sie das Fenster zu. Ich fliege davon. Alles stinkt nach Rauch. Gehen wir besser raus. Ja. Der hat ja nicht alle Tassen im Schrank. Idiot. Haben Sie seine Hände gesehen? Ja, der Mensch trägt Handschuhe im Sommer. So einen Typ soll man im Gepäckwagen befördern, vakuumverpackt. Setzen wir uns woanders hin? Ja. Ja, das ist mir lieber. Sonst springt er uns noch an die Gurgel. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Ach, von wegen. Der Speisewagen macht erst 7 auf. Eva, hier bin ich, Schnucki. Ach, Schnuckilein. Du duftest. Heinz, wir sind nicht allein. Oh, du kommst ja nicht so langweilig. Komm, ich bitte dich. Aber Liebe, ich hab Dienst, ich muss den ganzen Tag arbeiten. Du kannst dich trotzdem zurückhalten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was ist das? Dein Fahrgast. Ja, das sehe ich, dass er nicht angeritten kommt. Heinz, jetzt schau dir lieber den mit dem Hut an. Stell dir vor, der schnarcht im Abteil und grubt dabei wie eine fliegende Hummel. Er wacht auf und wird hysterisch wegen einer brennenden Zigarette. 30. Juni. Angekommen in Brünn. Ich fühle mich in dieser Stadt am richtigen Ort zu sein, obwohl mir der Sinn dieses Aufenthalts nicht klar ist. Diese Ziellosigkeit beunruhigt mich nicht. Sie ist im Vergleich zu der monotonen Zweckmäßigkeit meines Alltags angenehm. Habe ich völlig übertrieben auf Zigarettenrauch reagiert. Es ist mir gleichgültig, dass hier im Bahnhofsrestaurant geraucht wird. Wo kam dieser Ausbruch her? In den nächsten Tagen erwarte ich eine Begegnung, die mein Leben verändern soll. Das ist doch lächerlich. Was rede ich mir ein? Schade um die Zeit. Wiederholst dich. Biest. Kann nur nicht nachlassen. Die Jugend ist unsere Zukunft. Oh, Pauli, Pauli. Deine Sprüche sind trocken bis staubig. Binder. Wo? Wer hat es gemeldet? Da müssen wir hinfahren? Aha. Ja. Also gut. Was ist? Der Alte. Was will er? Eine Funkstreife habe eine verdächtige Männergruppe auf dem Hauptplatz gesichtet. Wir sollen jemand ausquetschen. Geht's wieder um eine nicht bewilligte Demo? Eher ein Trauermarsch. Keine Transparente und kein Geschrei. Der Alte ist sowas von übervorsichtig. Er sieht lauter Gespenster. Und wir können uns zerreißen. Diese Gespenster rennen seit 2 Tagen in der Stadt herum. In der Nacht wurden einige im Stadtpark kontrolliert. Stadtpark? Na, sie wollten im Freien übernachten. Tja, der Sternenhimmel hat's in sich. Geht's um Stoff? Na, glaube ich nicht. Komm, trink aus, wir fahren los. Ach Gott. Diese Hektik wird mein Tod sein. Tja, man sieht dir den irrsinnigen Stress direkt an. Also komm schon. Da sind sie. aufstehen. Ist das alles? Sie stehen doch bloß rum. Mhm. Und reden nicht miteinander. Gut beobachtet, Olli. Eieieiei. Ja, dort hinten ist was los. Die stampfen rum wie Braunbären. Was soll denn das? Wir holen uns einen raus. Warte. Der mit dem Hut. Ich kenne ihn vom Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Eigeninitiative. Oh. Kriminalpolizei, Ihren Personalausweis bitte. Was wollen Sie von mir? Wir haben nur ein paar Fragen. Herr Koster, ja. Bitte begleiten Sie uns aufs Kommissariat. Was? Ich wüsste nicht, warum. Machen Sie keine Dummheiten. Also, das ist unerhört. Was wollen Sie von mir? Sie helfen uns, wenn Sie mitkommen. Es dauert nicht lange. Also bitte. Frau Pillmann, hätten Sie einen Moment Zeit? Aber ja. Gefällt Ihnen Ihr Zimmer? Ja, danke. Ich habe diesen Typ aus unserem Zugabteil gesehen. Sie meinen die Hummel? Ja, auf dem Hauptplatz. Er führte noch mit anderen Männern sowas wie einen Gruppentanz auf. Ach, Hummel als Nussknacker. Bei dem überrascht mich gar nichts. Er wurde von zwei unauffälligen Herren mitgenommen. In weißen Kitteln? Nein, in Zivil. Den einen kenne ich. Er hatte sie vom Bahnhof abgeholt. Ach, das ist möglich. Mein Mann ist bei der Kripo. Ach so. Ja, was war dort eigentlich los? Naja, als der Kerl abgeholt wurde, waren die anderen Männer völlig unbeteiligt. Es machte den Eindruck, als nehmen sie es gar nicht wahr. Wollen Sie sich das nicht mit mir ansehen? Ach, warum soll mich das interessieren? Außerdem habe ich Dienst. Dienst? Könnte sie die nette Kollegin nicht vertreten? Ich weiß nicht. Kommen Sie doch mit. Wenigstens sehen Sie mal, wo sich Ihr Mann herumtreibt. Was soll ich denn mit Ihnen machen? Beate, ich bin in einer Stunde zurück. Wie sind Sie in die Stadt gekommen, Herr Koster? Mit dem Zug heute in der Früh. Wozu? Ich kann es Ihnen tatsächlich nicht erklären. Am besten will nicht. Aber Sie müssen doch einen Grund haben. Es kam so spontan. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Sie sollten aber nachdenken. Es wird Ihnen gut tun. Sie sind also Imker? Ja, seit 15 Jahren. Suchen Sie hier neue Abnehmer für Ihren Honig? Eigentlich nicht. Wie lange kennen Sie die anderen vom Hauptplatz? Ich kenne niemanden. Ich stand dort einfach herum, sonst nichts. Das sollen wir glauben. Muss man denn alles, was man tut, der Polizei erklären? Herr Koster, wir wollen mit Ihnen in Ruhe reden, aber Sie sagen uns herzlich wenig. Wollen Sie die Handschuhe nicht ausziehen? Ist Ihnen nicht zu heiß? Nein. Es ist alles abgegriffen, schmutzig. Man kann sich leicht infizieren und die Bienen anstecken. Müssen Sie gerade jetzt Ihre Bonbons kauen? Es ist hier verboten. Es ist nicht verboten, aber Ihre Kauerei stört mich. Wozu tragen Sie verwelkte Blumen in Ihrer Reisetasche? Was ist denn diesem Fläschchen? Propolis. Was? Propolis ist ein heilsames Bienenprodukt. Aha. Und das hier, das ist wohl Bienenwachs. Wie Sie sehen. Sehen ist zu wenig. Was ist in dem Wachs drin? Gar nichts. Das wird sich rausstellen. Herr Koster, wir müssen Ihre Sachen im Labor überprüfen lassen. Was erlauben Sie sich? Ihre Bonbons kommen auch ins Labor. Das ist eine Zumutung, ich protestiere. Sie kriegen alles zurück. Was machen Sie? Ich rauche. Setzen Sie sich hin, Mensch. Ich ertrage es nicht. Feuer bedeutet Tod. Was ist mit Ihnen, Herr Costa? Sie können mich nicht zwingen, Passivraucher zu werden. Heinz, komm mal mit. Sag mal, seit wann rauchst du? Ich rauche ja gar nicht. Ich wollte ihn testen. Der wird nämlich richtig hysterisch, wenn neben ihm geraucht wird. Ja, wieso weißt du das? Man hat seine Informanten. Eigeninitiative. Was weißt du noch von ihm? Er ist mir Schugge. Das sieht man. Feuer bedeutet Tod. Blöd. Wir sehen uns die Leute aus der Nähe an. Ja, wenn Sie meinen. Guten Tag. Darf ich Sie fragen, was Sie da machen? Ja. Guten Tag, darf ich Sie mal fragen? David, kommen Sie, lassen Sie das. Hören Sie mich? Wenn Sie nicht sofort aufhören, dann gehe ich weg. Aber warum denn? Die Leute sind doch wie betäubt. Kommen Sie weg hier. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich bin leicht zu beeindrucken. Die Leute strahlen etwas Unheimliches aus. Lauter Verrückte. Als ich den einen ansprach, haben Sie das Flimmern in seinen Augen gesehen? Aber David, jetzt reden Sie sich was ein. Nein, seine Augen glänzten. Sie hatten etwas Metallenes. Ja, er war betrunken. Oder auf einem Trip. Nein, das glaube ich nicht. Ist das alles, was Sie mir zeigen wollten? Ich wusste nicht, was dabei herauskommt. Darf ich es irgendwie wieder gut machen? Sie dürfen. Ich zeige Ihnen ein nettes Lokal. Es wäre interessant zu wissen, warum die Kripo da war. Das rauszubekommen ist für mich kein Problem. Ich nehme mir am Freitag frei. Mir aus. Oh, Scheiße. Direkt auf die Krawatte. Schnell zusammenrollen. Das hilft? Ja, und wegschmeißen. So was Grässliches gehört verboten. Pauli, das ist ein Weihnachtsgeschenk. Guten Tag, meine Herren. Tag, Schnuckileim. Hallo Eva, was verschafft uns die Ehre? Ich will Anzeige erstatten. Gegen wen? Gegen die Hummel. Oh Eva, diese Nachtdienste sind zu anstrengend für dich. Der Mann hat mich im Zugabteil bedroht. Was? Ja, starr mich nicht so fassungslos an. Du weißt genau, wen ich meine. Ich habe ihn dir am Bahnhof gezeigt. Eigeninitiative. Was sagst du, Pauli? Oh, gar nichts. Ihr habt ihn eingeladen? Du hast sie wohl nicht alle, oder? Ist das der mit der Pyrophobie? Wenn du damit Angst vorm Feuer meinst, dann ja. Also komm, Eva, wir haben viel zu tun, ja? Ich bestehe auf der Anzeige. Könnt ihr nicht zu Hause streiten, nur bitte seid so nett. Wenn das eine Anweisung ist, sofort, komm. Tschüss, Pauli. Tschüss, Eva. Du musst alles ausposaunen. Wieso? Oh mein Gott. Heinz, die Leute vom Hauptplatz, gehören die einer Sekte an? Was redest du da? Ja, habt ihr bei dem, wie heißt die Hummel? Costa. Ja, habt ihr bei ihm was rausgefunden? Nein. Er sollte beschattet werden. Wenn er bei uns im Hotel wohnte, entginge euch gar nichts, das garantiere ich. Was soll das? Du rennst dem gestörten Costa nach, willst über diese Idioten vom Hauptplatz Bescheid wissen, der Polizeipräsident will sie auf Video haben, das gibt's ja gar nicht. Menschenskind Heinz, wenn sich der Polizeipräsident dafür persönlich interessiert, dann muss was dahinter sein. Du, das ist deine Chance. Oder willst du immer mit diesem Binder im Zimmer hocken? Du, der Binder, das ist der netteste Kollege, den ich bis jetzt gehabt habe. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Denk darüber nach. Tschüss. Und was ist mit deiner blöden Anzeige? Gar nichts. Du bringst die Akte Hummel nach Haus, ja? Wie stellst du dir denn das vor? Wie von dir. Und die ist nur glücklich, wenn sie mich ärgern kann. Begegnung fand statt. Mit fremden Menschen ein bisher nie gekanntes Gefühl einer bedingungslosen Zusammengehörigkeit erlebt. Ich fühle mich in eine neue Ordnung einbezogen. Ihr Ursprung muss in der uralten Organisation der Bienenvölker zu suchen sein. Nehme an schwierigen kollektiven Entscheidungen teil. Die Abstimmung findet wortlos statt. In einem Bewegungsablauf, der mir seltsamerweise sofort vertraut war. Der Zustand meiner Einsamkeit ist erträglicher geworden. Hotel Avion, Rezeption. David Tomsky. Guten Abend. David, man sieht Sie ja kaum. Wo stecken Sie denn? Im Labor. Zusammen mit vielen lästigen Tierchen und Kollegen. Tragen Sie ein Flohband? Ja, als Krawatte getarnt. Was machen Sie so? Seit gestern wohnt hier dieser Costa. Das ist ein Zufall. Nein, nicht ganz. Alle Achtung! Ich will mich in seinem Zimmer umsehen. Brauchen Sie einen tüchtigen Assistenten? Nein, ich muss gleich hinauf. Costa ist jetzt weg. Aber seien Sie vorsichtig. Der Mensch ist jähzornig. Denken Sie an seinen Anfall im Zug. Ja, ich pass schon auf. Und wann sehen wir uns? Ich bin bis Mitternacht hier. Ich komme etwa um 11. Ja, ich muss mich beeilen. Ist jemand da? Also, was hat er denn da Schönes? Zuchttechnik bei der Biene. Bienenpathologie, aha, das ist ja sehr interessant. Ein Blumenstrauß, trocken wie Heu. Was ist das? Honig. Mhm. Riecht gut. Nach einer Blumenwiese. Rasiermesser? Aha, was haben wir da? Eine Aktenmappe im Bad. Na, das ist selbstverständlich abgeschlossen. Wie macht man denn das Schloss auf? Vielleicht mit einer Haarspange? Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Ich, Ich bin im Hotel, in der Rezeption. Was machen Sie in meinem Badezimmer? Das Zimmermädchen verlor einen Ohrring. Das ist nicht leicht, so ein Ding wiederzufinden. Sie wollten meine Aktenmappe stehlen. Aber nein. Sie lügen. Ich habe Sie schon mal getroffen. Nein, nein, das glaube ich nicht. Jetzt weiß ich es. Im Zug. Sie haben mich im Zug provoziert. Ich? Schweigen Sie. Wo wollen Sie hin? Ich will Sie nicht länger belästigen. Na gut. Verschwinden Sie. Verzeihen Sie die Störung, Herr Costa. Eine widerliche Laus. Schlafen. Aber hier, in dem Beton, es ist so hässlich hier. Aber muss Richtung Norden ausgerichtet sein. Das Magnetfeld schwankt. Eine verlässliche Orientierung ist hier unmöglich. Ich kann hier nicht schlafen. Ich werde gleich aufbrechen. Man wartet auf mich. Hallo, ich habe mich ein bisschen verspätet. Ach, Sie kommen gerade richtig. Costa ist nach unserer unfreundlichen Begegnung gegangen. Was? Ja, er hat mich vorhin in seinem Zimmer erwischt. Was? Ja, und? Naja, angenehm war es nicht. Aber ich will mir sein Zimmer nochmal ansehen. Jetzt gleich? Ja, er kommt sicher nicht mehr zurück. Kommen Sie mit? Ist das eine Frage oder ein Befehl? Du lieber Gott. Sehen Sie sich dieses Chaos an. Ein Saustall. Das Bett, es ist zerlegt. Die Möbel auf einem Haufen? Das sieht aus wie eine Höhle. Das ist ein Psychotiker. Also der hatte so einen merkwürdigen Blick. Wenn ich daran denke, dass ich gerade hier mit ihm allein war. Was ist in der Tüte? Bonbons? Kannst du mal her. David, Sie können das doch nicht einfach in den Mund stecken. Oh. Warum nicht? Schmeckt interessant. Die nehme ich mit. Ich brauche einen Drink. Das glaube ich. Wo kriegen wir was? Unten. In der Rezeption. Wir könnten uns ein Video ansehen. Was für ein Video? Die Kripo hat das Treiben auf dem Marktplatz aufgenommen. Die sehen aus wie Ungeziefer. Wie sie da auf dem Hauptplatz laufen. Wo war die Kamera? Im Verlagsgebäude. Im 6. Stock. Mhm. Kommen auch Detailaufnahmen mit Gesichtern? Ja, erst am Schluss. Jetzt kommt dieses Herumgehen. Eigenartige Choreografie. Die sind wie dressierte Ameisen. Moment. Halten Sie bitte das Band an. Die Männer gehen doch die Form einer Acht ab. Ja, aber manche Männer gehen im Kreis. Ja. Wie im Leben. Ja, manche gehen tatsächlich im Kreis. Sie führen nur die Hälfte der Acht aus. Ach, den Rest schwänzen sie. Schwänzeltanz! Ha. Ja, ja, ja, Eva, ja, ich möchte Sie küssen. Also, wenn Sie schon dabei sind, ich bin Eva. Ich bin David. Eva, das ist es. Der Schwänzeltanz. Sowas gibt's? Ja, ja, bei den Bienen. Ach so? Naja, du musst es ja wissen, du bist Biologe. Eva, eine Sammelbiene meldet nach ihrer Rückkehr im Bienenstock den Standort einer neuen Futterquelle mit einer definierten Laufbewegung, mit einem Tanz. Wenn der Trachtplatz, also die Futterquelle, näher liegt, führt die Biene den einfachen Rundtanz auf. Mhm. Sie läuft im Kreis. Wenn die Blüten weiter entfernt sind, macht sie den Schwänzeltanz in Achterform. Das Lauftempo gibt dabei die Entfernung an. Je weiter das Ziel entfernt ist, desto langsamer läuft die Biene. Der Schwänzellauf gibt auch die Flugrichtung an. David, jetzt bist du total durchgedreht. Ja, nein, im Bienenstock ist es stockfinster. Die Biene kann daher die Flugrichtung nicht optisch in Bezug zur Sonnenposition anzeigen, sondern sie bedient sich eines Hilfsmittels, der Gravitation. Sie zeigt die Flugrichtung in Bezug auf die Vertikale. Das heißt, das ist mir zu viel auf einmal. Was hat denn dieser Bienentanz mit den Leuten vom Hauptplatz zu tun? Ja, das weiß ich nicht. Na also. Ja, dieser Costa ist Imker. Die Ähnlichkeit dieser Tanzfiguren mit dem Bienentanz kann kein Zufall sein. Nein? Und welche Futterquelle zeigen diese Typen an? Das nächste Wirtshaus? Ach. David, deine Fantasie geht mit dir durch. Wir brauchen mehr Informationen. Schon wieder? Junge, Junge, ich komme mir vor wie Mata Hari. Der Weg dahin lässt sich schwer in Worte fassen. Wer sind die anderen? Ich kenne sie nicht, aber wir gehören zusammen. Ich fahre endlich zurück zu meinen Bienen. Hast du die Vernehmungsprotokolle mit? Ja. Alle Achtung. Ich habe alle Protokolle durchgelesen. Von allen Vernommenen sind 14 Berufs- oder Hobbyimker. Und die restlichen haben mit Landwirtschaft zu tun, vorwiegend mit dem Obstanbau. Alle haben mit Bienen zu tun. Also, keiner hat für seine Reise nach Brünn einen glaubhaften Grund angeben können oder wollen. Aber keiner ist vorbestraft. Es gab keinen Grund, jemanden aufzuhalten. Alle sind bereits abgereist. Ist das alles? Bist du ungeduldig. Bei der chemischen Analyse der Propolis-Bonbons stellte man Spuren von bewusstseinsverändernden Drogen fest. Ja, aber wie kommt so ein Zeug in ein Bienenprodukt hinein? Das weiß ich ja auch nicht. Es kommt noch dicker. Diese Imkergruppe soll illegalen gentechnischen Eingriffen ausgesetzt worden sein. Das Landeskriminalamt wurde bereits eingeschaltet. Hast du dazu etwas in den Unterlagen? Nein, unmöglich. Es ist eine geheime Verschlusssache. An die komme ich nicht ran. Also auch eine Genmanipulation. Jedenfalls können wir sicher sein, dass hinter dem blöden Gehumpel vom Hauptplatz mehr steckt, als wir ahnen. Wie du weißt, bin ich bei Ziga angestellt. Ziga ist einer der größten Hersteller von Pestiziden und Herbiziden. Gestern kam es dort zu einem schwerwiegenden Vorfall. In einem der Labors wurde Giftgasalarm ausgelöst. Der Laborleiter, ein langjähriger Mitarbeiter der Firma, hat einen Spezialbehälter mit Chlorgas willkürlich unter Missachtung aller Vorschriften geöffnet. 7 Personen mussten mit Verätzungen der Schleimhäute ins Krankenhaus. Meine Güte, warum soll er das getan haben? Das weiß ich nicht. Es war jedenfalls mehr als grobe Fahrlässigkeit. Der Mann muss entweder gewusst haben, dass er damit sein Leben aufs Spiel setzt, oder er hatte einen totalen Blackout. Er war ziemlich schlimm zugerichtet. Als der firmeninterne Notarzt erste Hilfe leistete, untersuchte er die Augen des Verletzten. Bevor die Rettungswagen eintrafen, wurde der Laborleiter im firmeneigenen Notfahrzeug weggeschafft. Das ist ungewöhnlich. Ja, der Notarzt telefonierte dann in einem benachbarten Büro. Es war ein Durcheinander. Ich konnte an der Tür sein Gespräch unbemerkt mithören. Der Arzt sagte in etwa, sein Zustand ist kritisch. Die sofortige Einlieferung in die Klinik ist unbedingt notwendig. Wenn etwas passiert, tragen Sie die volle Verantwortung. Und dann sagte er etwas Sonderbares. Die Facettierung an beiden Pupillen ist deutlich zu erkennen. Wie bitte? Seine Augen sollen Facetten haben. Was für Facetten? Ja, ich hab's zunächst auch nicht verstanden. Pass auf, eine Biene hat 5 Augen, 3 einfache in der Kopfmitte und 2 seitliche Facettenaugen. Diese bestehen aus etwa 4000 winzigen Scheibchen. Der Arzt meinte, dass die Augen des Laborleiters Merkmale der seitlichen Bienenaugen aufweisen. Bist du bei Trost? Wie ist sowas möglich? Du sagtest ja, dass eine polizeiliche Untersuchung wegen Genmanipulation läuft. Da hätten wir einen klaren Fall von Genmanipulation vor uns. Die Untersuchung betrifft die tanzenden Imker. Der Laborleiter ist ein Hobby-Imker. Das habe ich inzwischen herausgefunden. Eva, du sagtest, Costa habe einen merkwürdigen Blick. Ja, sein Blick war eigenartig. Aber in der Situation hatte ich wirklich keine Lust, ihm tief in die Augen zu schauen. Das kannst du mir glauben. Es ist aber auch denkbar, dass auch seine Pupillen Facetten haben. Dass auch seine Augen im Laufe einer Genmanipulation verändert wurden. Denkbar ist alles. Ich will seine Augen sehen. Fährst du mit? Oder hast du Angst vor ihm? Sicher fahre ich mit. Die Hitze ist unerträglich. Dieses Schwarzeck kann nicht mehr weit sein. Ich habe einen Riesendurst. Ich auch. Da sieht es nach einem Bach aus. Wir könnten uns ein bisschen erfrischen. Ja, das ist eine gute Idee. Schön ist es hier. Eine prächtige Wiese. Wunderbar. Diese Farben. Der Blütenduft. David! Das Wasser ist herrlich kalt. Diese zarten Blüten. Salvia pratensis. Salbei. Wie sie erwartungsvoll zittern, bis man sie berührt, bis man an ihrem Saft leckt. Und ihr Geschmack. David, was machst du denn da? Die Blüten sind wunderbar. Salvia pratensis. Salbei. Ist das dein Ernst? Ich habe Durst. Er trinkt aus dem Bach wie ein Tier an einem Wasserloch. Apis mellifica, die Honigbiene, ein königliches Volk. Ihr seid vor dem Menschen da gewesen und ihr werdet auch nach ihm da sein. Der Mensch nimmt das Geschehen um ihn nicht wahr. Sein Kopf ist zu betoniert. Ja, ich höre. Ich habe verstanden. Das vierte Volk wird in 12 Tagen mit der Königin ausfliegen. Ich werde da sein. Wir alle werden da sein. Apis mellifica. Apis mellifica. Das könnte Costas Haus sein. Ja. Also, auf geht's. Hallo? Hallo, ist jemand da? Hm. Oh, ja. Ist es offen? Hallo? Hallo? Vielleicht ist er hinterm Haus. Gehen wir da durch? Die Tür ist offen. Ja. Ein schöner Garten. Ja. Da oben, bei den Obstbäumen, da ist er. Da stehen doch Bienenstöcke, oder? Herr Costa? Hallo? Herr Costa, kann ich Sie sprechen? Guten Tag. Guten Tag. Was wollen Sie hier? Ich heiße Tomski, ich bin Biologe, Herr Costa. Ich hätte ein paar Fragen, Ihre Bienen betreffend. Kann ich Sie kurz sprechen? Was wollen Sie wissen? Was starren Sie mich so an? Und was machen Sie hier? Guten Tag, Herr Costa. Das ist Frau Kielmann, meine Assistentin. Was? Ich kenne diese Dame. Und Sie auch, vom Zug. Sie sind ständig hinter mir her. Herr Costa, wir wollen mit Ihnen reden. Verschwinden Sie hier. Achtung, die Bienen. Schnell laufen wir zum Auto rum. Dieser Idiot hat Bienen auf uns gehetzt. Hast du seine Augen gesehen? Nein. Ich könnte schwören, dass seine Pupillen mit einem Raster überzogen sind. Ach, hör auf mit deinen Schauermärchen. Doch, Eva, wir haben ihn im Zug gemeinsam erlebt. Du bist doch dabei gewesen. Du, ich falle auf jeden Blödsinn rein. Und dann fahre ich auch noch mit in diese Affenhitze. Eva, Costa hat panische Angst vor Feuer und Rauch. Er trägt im Sommer Handschuhe, damit seine Bienen nicht infiziert werden. Im Hotel bastelt er sich eine Höhle. Kannst du dich an ihre Form erinnern? Nein. Diese Höhle war sechseckig, wie eine Honigwabe. Er gehört einer Gemeinschaft von Imkern an, die sich untereinander nicht kennen und die schweigend, wie auf Befehl, Bienentänze aufführen. Das sind doch Tatsachen. Costa ahmt Bienenverhalten nach. Und die anderen auch. Du bist anstrengend. Ich will an die frische Luft. Gleich? Ja, gleich. Ich bin überzeugt, dass diese Menschen von den Bienen beherrscht werden. Ach, das ist doch absurd. Wie sollten diese kleinen Tierchen einen Menschen beherrschen? Mit der Einwirkung von psychogenen Stoffen. Von Rauschmitteln, deren Ausgangsstoffe in der freien Natur, in den Pflanzen vorhanden sind. Diese Stoffe werden von den Bienen aufbereitet und mit Propolis vermischt. Durch die Propolis-Einnahme wird das Verhalten des Betreffenden, ich sage mal Probanden, gesteuert. Außerdem wird er von diesen Propolis-Bonbons süchtig. Diese Sucht ist die Vorstufe zur Genmanipulation. Du glaubst daran? Aber wie sonst könnten diese Facettenaugen entstanden sein? Aber wer soll die Genmanipulation durchführen? Die Bienen. Ach, das ist doch unmöglich. Die Übertragung von Erbfaktoren auf Körperzellen kann in diesem Fall nur mit einer Genspritze erfolgen. Denn eine Keimbahntherapie, bei der fremde Gene in Ei- und Samenzellen transportiert werden, würde erst die nachfolgende Generation beeinflussen. Die Bienen müssen daher die genetische Bauanweisung in Bindegewebszellen des betroffenen Menschen direkt einschmuggeln. Das können sie relativ einfach. Mit ihrem Stich. Was? Ja, der Gedanke ist gar nicht so absurd. In den laufenden klinischen Studien, wo Leiden wie Krebs und AIDS behandelt werden, erprobt man etliche Verfahren für die Genübertragung. Eines davon ist die Verwendung einer Art Impfpistole, die Gene durch die Haut direkt in Gewebe und Zellen schießt. Also du behauptest, dass ich durch einen Bienenstich eine andere Nase bekäme? Du nimmst die Sache nicht ernst. David, beantworte mir bitte eine Frage. Was bezwecken die Bienen mit dieser Verhaltenssteuerung, mit dieser Genmanipulation? Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bienen uns etwas mitteilen wollen. Ich meine, uns allen. Oh. Was ist denn? Da kriegt sie ja. Was hat eine Biene unter meinem Hemd zu suchen? Ich sag's ja, du hast einen Stich. Wir haben uns hier bei unseren Bienen versammelt, um unsere Solidarität und Zugehörigkeit zu bekunden. Wir wollen unsere Entschlossenheit für den Kampf im Namen der Bienenvölker zum Ausdruck bringen. Wir werden uns mit allen erdenklichen Mitteln für eine saubere Umwelt einsetzen. Die Bienen werden vom rücksichtslosen Menschen gezwungen, verunreinigte und minderwertige Naturstoffe aufzunehmen. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Bienenvölker allmählich vergiftet werden und zugrunde gehen. Apis mellifica, Trifolium repens, Apis mellifica, Apis silvestris, Apis ocamaria, Apis mellifica, Apis silvestris, Salvia cratensis, Apis mellifica, Apis mellifica, Trifolium repens. David, du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Was haben eigentlich die Bienen davon? Diese Imker fallen auf. Sie verursachen sogar Unfälle. Sie gefährden sich selbst und ihre Mitmenschen. Ihr ausgefallenes Verhalten wird von den Medien aufgegriffen. Die breite Öffentlichkeit wird aufmerksam auf sie. Und was glaubst du, ist los, wenn es publik wird, dass diese Bienenmenschen Facettenaugen haben? Es wird regelrecht ausgeschlachtet in den Illustrierten, in den Zeitungen, weltweit. Na und? Diese Publizität erleichtert den Bienenmenschen ihre eigentliche Aufgabe, eine Botschaft an uns alle zu übermitteln. Eine Botschaft? Ja, eine Botschaft von den Bienen. Sie lautet: Rettet die Umwelt, rettet die Bienenvölker. Die Bienen wollen auf ihre Gefährdung durch die Umweltverschmutzung aufmerksam machen. Das soll dir jemand glauben? Es spricht vieles dafür. Wir haben klare Indizien, weil die Bienen sich eben dieser Bienenmenschen bedienen. Bedienen? Damit sie als Süchtige zugrunde gehen? Ach, Eva, du übertreibst. Eigentlich beneide ich diese Menschen. Sie erfahren Dinge, an die ein Normalsterblicher nur mühsam oder überhaupt nicht kommt. Ja, und was ist der Preis dafür? Diese Leute haben ihren eigenen Willen verloren. Ihre genetische Substanz ist verändert. Sie zeigen bereits die ersten Missbildungen. Wieso Missbildungen? Sie haben einen Vorsprung vor uns. Es ist wahrscheinlich, dass Sie die Lichtpolarisation bereits wahrnehmen. Wie die Bienen. Na und? Wie werden Sie denn überhaupt enden? Was passiert mit diesen Leuten letztendlich? Ist dir das egal? Die Bienen haben eine Brücke zu uns Menschen geschlagen. In einer Notsituation. Stellvertretend für andere Geschöpfe. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen kämpfen. Für eine weite Landschaft. Ohne Hochspannungsleitungen. Ohne Straßen. Sauberes Wasser. David, du hast dich verändert. Ich glaube, du hast einen Rausch von dem Propolis-Zeug. Unsinn. Du trinkst aus dem Bach wie ein Tier. Du kaust Blüten. Eva, ich versuche, das Bienenverhalten zu begreifen. Ich will mit ihnen Verbindung aufnehmen, ja. Du bist krank. Ich bin nicht krank. Diese Bienengeschichte hat mich vereinnahmt. Ich fühle mich in das Geschehen mit einbezogen. Aber ich weiß nicht, was zwischen den Menschen und den Bienen tatsächlich geschieht. Deine Augen sind merkwürdig. Habe ich bereits Facetten? Nein, aber deine Augen sehen Dinge, die ich nicht sehen kann. Meine Augen sehen noch viel zu wenig. Aber ich verspüre endlich so etwas wie eine Wandlung. Du machst mir Angst. In meiner Gegenwart musst du keine Angst haben. Bienen! Ein ganzer Schwarm! Wir müssen ruhig bleiben. Das sind Tausende von Bienen! Wir legen uns ins Gras. David, ich habe Angst. Sei bitte ruhig. Sie kriechen auf mir rum. Bewege dich nicht. Sie schützen uns. Mit ihren zarten Körpern. Sie bedecken unsere Hände, unser Gesicht. Sie sind ein lebendiges Gewebe. Sie sind unsere zweite Haut. Ich halte es nicht mehr aus. Sie tun uns nichts. Sie wissen doch, dass ich zu ihnen gehöre. Dass ich einer von ihnen bin. Als letzte Produktion brachten wir in der Reihe Science Fiction als Radiospiel aus dem Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks Apis Mellifica von Jerzy Ort. Die Rollen und ihre Sprecher waren Eva Kielmann, Karin Anselm, David Tomski, Gerd Baltus, Costa Ernst Konarek, Heinz Kielmann, Simon Rüag, Paul Binder, Manfred Georg Herrmann, Bienenmenschen, Andreas Durban, Erwin Geißler, Hans Gubo und Ralf Lichtenberg. Ton und Technik Brigitte Laukwitz und Jochen Prandtoff. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.